Zum ersten Mal drangen solche Dinge an Emmas Ohr, und wie jemand, der sich bei einem Dampfbad entspannt, räkelte sich ihr Stolz träge und hingebungsvoll in der Hitze dieser Sprache. »Auch wenn ich nicht gekommen bin«, fuhr er fort, »wenn ich sie nicht sehen durfte, ah, so habe ich mir wenigstens alles, was sie umgibt, ganz genau angeschaut. In der Nacht, in jeder Nacht, stand ich auf, lief hierher, blickte auf ihr Haus, sein Dach, es glänzte im Mondschein, die Bäume im Garten, die sich vor ihrem Fenster wiegten, und eine kleine Lampe, ein Licht glänzte durch die Scheiben in der Finsternis. Ah, sie wussten es nicht. Da draußen stand, so nah und so fern, ein armer Elender.« Sie drehte sich zu ihm, aufschluchzend. »Oh, Sie sind gut«, sagte sie. »Nein, ich liebe Sie, das ist alles. Sie wissen das auch. Sagen Sie es mir. Nur ein Wort, ein einziges Wort.« Und Rodolphe ließ sich fast unmerklich vom Hocker auf den Boden gleiten, doch aus der Küche drang das Klappern von Holzpantinen, und die Stubentür, merkte er, war nicht geschlossen. »Hätten Sie die Güte«, redete er im Aufstehen weiter, »mir einen Wunsch zu erfüllen.« Ihm lag daran, ihr Haus zu sehen. Er wollte es kennen. Madame Bovary hatte nichts dagegen, und beide erhoben sich, gerade als Charles eintrat. »Guten Tag, Doktor«, sagte Rodolphe. Der Arzt, geschmeichelt durch diesen unerwarteten Titel, erging sich in öligen Höflichkeiten, und der andere hatte Zeit, sich ein wenig zu fassen. »Madame sprach soeben«, sagte er nun, »von ihrem Befinden.« Charles unterbrach ihn. »Freilich, er habe tausend Sorgen, seine Frau leide von neuem unter Beklemmung.« Da fragte Rodolphe, ob ihr Reiten nicht gut tun könnte. »Gewiss, ausgezeichnet, vortrefflich, großartiger Einfall. Den solltest du beherzigen.« Und als sie einwandte, sie besitze kein Pferd, bot Monsieur Rodolphe eines an. Sie schlug sein Angebot aus, er drängte nicht weiter. Um seinen Besuch zu rechtfertigen, erzählte er dann, sein Fuhrknecht, der Mann mit dem Aderlass, fühle sich immer noch schwindelig. »Ich werde vorbeischauen«, sagte Bovary. »Nein, nein, ich schicke ihn her. Wir kommen, das ist einfacher für Sie.« »Ah, sehr gut, ich danke Ihnen.« Und sobald sie allein waren, »warum willst du Monsieur Boulangers Vorschlag nicht annehmen? Er ist doch so freundlich gemeint.« Sie verzog schmollend das Gesicht, suchte nach tausend Ausreden und erklärte schließlich, »vielleicht könnte es ja seltsam wirken.« »Ach, das juckt mich nicht«, sagte Charles und drehte eine Pirouette. »Die Gesundheit geht vor, du machst einen Fehler.« »Na, wie soll ich denn reiten? Ich besitze nicht mal ein Reitkleid.« »Du musst eins in Auftrag geben«, erwiderte er. Das Reitkleid überzeugte sie. Als das Kostüm fertig war, schrieb Charles an Monsieur Boulanger, seine Frau stehe ihm zur Verfügung, und sie rechneten auf seine Liebenswürdigkeit. Am nächsten Tag um 12 stand Rodolphe mit zwei herrschaftlichen Pferden vor Charles' Haustür. Eines trug rosa Pompons an den Ohren und einen Damensattel aus Hirschleder. Rodolphe hatte lange, weiche Stiefel angelegt, denn er meinte, dergleichen habe sie wahrscheinlich nie gesehen. In der Tat war Emma hingerissen von seinem Auftritt, als er am Treppenabsatz erschien, im vornehmen Samtrock und weißer Trikothose. Sie war bereit, sie erwartete ihn. Justin stahl sich aus der Apotheke, um sie zu sehen, und auch der Pharmazeut kam hervor. Er gab Monsieur Boulanger Ratschläge. »Ein Unglück ist schnell geschehen, geben Sie Obacht, Ihre Pferde sind möglicherweise feurig.« Sie hörte ein Geräusch über dem Kopf. Es war Félicité, die ans Fensterglas trommelte, um die kleine Berthe zu ergötzen. Das Kind warf aus der Ferne eine Kusshand. Seine Mutter winkte mit dem Knauf der Reitpeitsche. »Schönen Ausritt«, rief Monsieur Homais. »Vorsicht, sag ich, Vorsicht!« Und er wedelte mit seiner Zeitung und schaute ihnen hinterher. So wie Emmas Pferd die Erde spürte, fiel es in Galopp. Rodolphe galoppierte neben ihr. Hin und wieder wechselten sie ein Wort. das Gesicht leicht gesenkt, die Hand erhoben und den rechten Arm ausgestreckt, gab sie dem Rhythmus der Bewegung nach und wiegte sich im Sattel. Am Fuß der Anhöhe ließ Rodolf die Zügel schießen. Gemeinsam stoben sie davon mit einem Satz. Oben blieben dann die Pferde plötzlich stehen und ihr großer blauer Schleier fiel herab. Es waren die ersten Oktobertage. Nebel lag über der Landschaft. Dunstfetzen zogen sich bis an den Horizont zwischen den Windungen der Hügel. Andere zerrissen, stiegen hoch, entschwanden. Manchmal durch ein Wolkenloch unter einem Sonnenstrahl erblickte man in der Ferne die Dächer von Yonville mit den Gärten am Flussufer, den Höfen, den Mauern und dem Kirchturm. Emma kniff ein wenig die Augen zusammen, um ihr Haus zu erspähen. Und nie zuvor war dieses armselige Dorf, in dem sie lebte, ihr so klein erschienen. Von den Höhen, auf denen sie standen, wirkte das ganze Tal wie ein endloser, fahler See, der sich in Luft verflüchtigte. Hier und da ragten Baumgruppen hervor wie schwarze Felsen, und die hohen Pappelreihen, die aus den Schwaden tauchten, glichen sandigen Uferstreifen, aufgewühlt vom Wind. Daneben, auf dem Gras, zwischen den Tannen, flirrte braunes Licht in der lauwarmen Luft. Die Erde, rötlich wie Tabakstaub, dämpfte das Geräusch der Schritte. Und mit den Spitzen der Hufe stießen die Pferde im Gehen herabgefallene Tannenzapfen vor sich her. Rodolf und Emma folgten dem Waldsaum. Sie wandte hin und wieder den Kopf, um seinen Blick auszuweichen. Dann sah sie nur die Reihe der Baumstämme, und deren stete Abfolge machte sie ein wenig benommen. Die Pferde schnaubten, das Sattelleder knarrte. Als sie in den Wald hineinritten, kam die Sonne zum Vorschein. »Gott schützt uns«, sagte Rodolf. »Glauben Sie«, erwiderte Emma. »Vorwärts, vorwärts«, rief er. Er schnalzte mit der Zunge, die beiden Tiere griffen aus. Lange Farnwedel am Wegrand verfingen sich in Emmas Steigbügel. Rodolf bückte sich mehrfach im Reiten und machte sie los. Dann wieder kam er dicht heran, um Zweige auseinanderzubiegen, und Emma spürte sein Knie, das ihr Bein streifte. Der Himmel war inzwischen blau. Kein Blatt rührte sich. Heidekraut blühte in großen Flecken. Und veilchenblaue Teppiche wechselten mit dem Dickicht der Bäume, die grau waren, fahlrot oder golden, je nach Art ihres Laubs. Oft hörte man im Gebüsch einen leichten, verstohlenen Flügelschlag oder das sanft heisere Krächzen der Raben, die aufflatterten in den Eichen. Sie saßen ab. Rodolf band die Pferde fest. Sie ging voraus über das Moos zwischen den Radspuren. Doch ihr langes Kleid behinderte sie, obwohl die Schleppe gerafft war, und Rodolf, der ihr nachfolgte, blickte zwischen dem schwarzen Tuch und dem schwarzen Stiefelchen auf die Zartheit ihres weißen Strumpfes, und dieser schien ihm Teil ihrer Nacktheit. Sie blieb stehen. »Ich bin müde«, sagte sie. »Ein Stückchen noch, versuchen Sie es«, erwiderte er, »Kopf hoch«. Doch 100 Schritt weiter blieb sie neuerlich stehen, und durch ihren Schleier, der von ihrem Männerhut schräg herabfiel auf die Hüften, sah man ihr Gesicht in bläulicher Transparenz, als schwimme sie unter Fluten von Azure. »Wohin gehen wir?« Er antwortete nicht. Sie atmete stoßweise. Rodolfs Augen schweiften umher, und er kaute an seinem Schnurrbart. Sie kamen zu einer breiteren Stelle, wo man Lassreidel gefällt hatte. Sie setzten sich auf einen umgelegten Baumstamm, und Rodolf sprach nun von seiner Liebe. Er verschreckte sie nicht gleich durch Komplimente. Er war ruhig, ernst, melancholisch. Emma lauschte, den Kopf gesenkt, und wühlte mit der Fußspitze in den Holzspänen am Boden. Doch bei dem Satz »Sind unser beider Geschicke jetzt nicht miteinander verwoben?« »Oh nein«, entgegnete sie, »das wissen Sie auch. Es ist unmöglich.« Sie erhob sich und wollte gehen. Er griff nach ihrem Handgelenk. Sie blieb stehen. Nachdem sie ihn ein paar Minuten mit verliebten und ganz feuchten Augen angesehen hatte, sagte sie rasch, »Ach was, sprechen wir nicht mehr davon. Wo sind die Pferde? Kehren wir um.« Er machte eine zornige, ärgerliche Gebärde. Sie wiederholte: »Wo sind die Pferde? Wo sind die Pferde?« Da lächelte er ein merkwürdiges Lächeln, und mit starrem Blick, zusammengebissenen Zähnen, kam er näher, die Arme weit ausgebreitet. Sie wich zitternd zurück. Sie stammelte: »Oh, Sie ängstigen mich, Sie quälen mich. Gehen wir!« »Wenn es sein muss«, erwiderte er mit verändertem Gesicht. Und er wurde sogleich wieder höflich, aufmerksam, schüchtern. Sie reichte ihm den Arm. Sie kehrten um. Er sagte: »Was hatten Sie nur? Warum? Ich habe nichts verstanden. Sie irren, ganz bestimmt. Sie thronen in meiner Seele wie eine Madonna auf dem Postament, hoch oben, stark, unbefleckt. Aber ich brauche Sie zum Leben. Ich brauche Ihre Augen, Ihre Stimme, Ihre Gedanken. Seien Sie meine Freundin, meine Schwester, mein Engel.« Und er streckte den Arm aus, umfasste ihre Taille. Sie versuchte, kraftlos freizukommen. Er hielt sie sorgsam fest im Gehen. Doch sie hörten die beiden Pferde Blätter rupfen. »Oh, ein bisschen noch«, sagte Rudolf. »Nicht schon gehen. Bleiben Sie.« Er führte sie weiter zu einem kleinen Teich, auf dem Wasserlinsen als grüner Schleier lagen. Verblühte Seerosen standen reglos zwischen den Binsen. Beim Geräusch ihrer Schritte im Gras hüpften die Frösche, um sich zu verstecken. »Es ist falsch, falsch«, sagte sie. »Ich bin verrückt, auf Sie zu hören.« »Warum?« »Emma, Emma.« »Oh, Rudolf«, sagte die junge Frau langsam und sank an seine Schulter. Der Stoff ihres Kleides schmiegte sich an den Samt seines Rockes. Sie warf ihren weißen Hals zurück, dem sich ein Seufzer entrang, und halb ohnmächtig, unter Tränen, mit einem langen Schauder und ihr Gesicht verbergend, ergab sie sich. Die Schatten des Abends sanken hernieder. Die knapp über dem Horizont stehende Sonne fiel durchs Geäst und blendete ihr die Augen. Hier und da um sie herum, in den Blättern oder am Boden, zitterten Lichtflecken, als hätten Kolibris im Fluge ihre Federn verstreut. Über allem lag Stille. Etwas Liebliches schien den Bäumen zu entströmen. Sie spürte ihr Herz, dessen Schläge wieder einsetzten, und das Blut, das durch ihr Fleisch pulsierte wie ein Strom von Milch. Dann hörte sie in der Ferne, jenseits des Waldes, auf den anderen Hügeln, einen unbestimmbaren, langgezogenen Ruf, eine Stimme, die nachhallte, und stumm lauschte sie diesem Ton, der sich gleich einer Musik mit den letzten Schwingungen ihrer erregten Nerven vereinte. Rudolf, Zigarre zwischen den Zähnen, richtete mit seinem Taschenmesser einen der beiden Zügel, der gerissen war. Sie ritten auf demselben Weg zurück nach Yonville. Sie erblickten im Morast die Spuren ihrer Pferde nebeneinander und dieselben Büsche, dieselben Steine im Gras. Nichts um sie herum war verändert, und dennoch hatte sich für Emma etwas Größeres ereignet, als wären die Berge versetzt. Rudolf neigte sich von Zeit zu Zeit herüber und nahm ihre Hand, um sie zu küssen. Sie war bezaubernd zu Pferd. Kerzengerade, mit ihrer schlanken Taille, das Knie angewinkelt über der Mähne ihres Tieres und die Wangen rosig von der frischen Luft im Abendrot. Als sie nach Yonville kamen, ließ sie ihr Pferd auf den Pflastersteinen tänzeln. Aus den Fenstern wurde sie beobachtet. Ihr Mann bemerkte beim Abendessen, sie sehe gut aus. Sie aber schien nicht zu hören, als er sich nach ihrem Ausritt erkundigte, und sie verharrte reglos, den Ellbogen neben dem Tellerrand zwischen den zwei brennenden Kerzen. »Emma«, sagte er. »Was?« »Also, ich habe heute Nachmittag bei Monsieur Alexandre vorbeigeschaut. Er hat eine halbwegs junge Stute, noch ganz schön, bloß ein bisschen schrundige Knie, und die könnte man sicherlich kriegen für etwa 100 Écu.« Er fügte hinzu: »Ich dachte, es würde dich freuen, drum habe ich sie sogar zurückstellen lassen, drum habe ich sie gekauft. War das gut so?« »Sag doch.« Sie nickte zustimmend. Dann, eine Viertelstunde später. »Gehst du heute Abend weg?« fragte sie. »Ja, warum?« »Ach, nur so, mein Freund.« Und als sie Charles endlich vom Halse hatte, lief sie hinauf in ihr Zimmer und schloss sich ein. Es war zunächst wie ein Taumel. Sie konnte die Bäume sehen, die Wege, die Gräben, Rodolphe, und sie spürte noch seine Umarmungen, während die Blätter säuselten und die Binsen pfiffen. Doch als sie ihr Gesicht im Spiegel erblickte, war sie überrascht. Nie zuvor waren ihre Augen so groß gewesen, so schwarz, so tiefgründig. Etwas Hauchzartes auf ihrer ganzen Gestalt hatte sie verwandelt. Immer wieder sagte sie, »Ich habe einen Geliebten«, und sie berauschte sich an dieser Vorstellung, als wäre ihr eine zweite Mädchenblüte zuteil geworden. Sie würde nun endlich die Freuden der Liebe erfahren, jenes fiebrige Glück, das sie schon verloren geglaubt hatte. Sie stand vor etwas Wunderbarem, und alles verhieß Leidenschaft, Ekstase, Verzückung. Blauschimmernde Unermesslichkeit war um sie herum, die Gipfel des Empfindens funkelten vor ihren Gedanken, und das gewöhnliche Leben zeigte sich nur ganz ferne, tief unten im Dunkel am Fuß dieser Höhen. Nun dachte sie an die Heldinnen all der gelesenen Bücher, und die holde Heerschar dieser Ehebrecherinnen sang in ihrer Erinnerung mit schwesterlichen Stimmen, die sie verzauberten. Sie selbst wurde gleichsam ein Teil dieser Fantasien und verwirklichte die endlose Träumerei ihrer Jugend, denn sie erkannte sich in jenem Bild der liebenden Frau, die sie maßlos beneidet hatte. Zudem kostete Emma die Befriedigung der Rache. Hatte sie nicht genug erduldet? Doch jetzt triumphierte sie, und die so lang unterdrückte Liebe brach hervor wie ein fröhlich sprudelnder Quell. Sie labte sich ohne Gewissenspein, ohne Furcht, ohne Zweifel. Der folgende Tag verstrich in neuer Wonne. Sie schworen Eide. Emma erzählte von ihrem traurigen Dasein. Rodolphe unterbrach sie durch Küsse, und sie bat, mit halbgeschlossenen Lidern zu ihm aufblickend, er möge noch einmal ihren Namen sagen und wiederholen, dass er sie liebe. Es war im Wald, wie tags zuvor, in der Karte eines Holzschuhmachers. Die Wände waren aus Stroh, und das Dach reichte so weit herab, dass man sich bücken musste. Sie saßen eng beisammen auf einem Lager aus trockenem Laub. Von diesem Tag an schrieben sie einander regelmäßig, jeden Abend. Emma hinterlegte ihren Brief im hintersten Winkel des Gartens, beim Flussufer, wo ein Spalt war in der Terrasse. Rodolphe holte ihn dort und verbarg einen anderen, über dessen Kürze sie jedes Mal klagte. Eines Morgens, als Charles vor Sonnenaufgang losgeritten war, überkam sie der Wunsch, Rodolphe auf der Stelle zu sehen. Man konnte geschwind nach La Huchette laufen, eine Stunde dort bleiben und wieder zurück sein in Yonville, wenn alles noch schlief. Bei diesem Gedanken stockte ihr vor Begierde der Atem, und wenig später war sie mitten auf der Wiese, wo sie rasch einherschritt, ohne sich umzublicken. Der Tag begann langsam zu grauen. Emma erkannte von weitem das Haus ihres Geliebten. Die zwei schwalbenschwanzförmigen Wetterfahnen standen schwarz vor der fahlen Dämmerung. Hinter dem Gehöft lag ein herrschaftlicher Bau, der war gewiss das Schloss. Sie ging hinein, als hätten sich die Mauern bei ihrem Näherkommen von ganz allein aufgetan. Eine große, gerade Treppe führte hoch zu einem Flur. Emma drückte die Klinke einer Tür und plötzlich entdeckte sie hinten im Raum einen schlafenden Mann. Es war Rodolphe. Ihr entfuhr ein Schrei. »Da bist du, da bist du«, sagte er. »Wie hast du es angestellt, herzukommen? Oh, dein Kleid ist nass.« »Ich liebe dich«, erwiderte sie und schlang ihm die Arme um den Hals. Nachdem ihr diese erste Waghalsigkeit gelungen war, zog Emma nun jedes Mal, wenn Charles früh morgens losritt, schnell ihre Kleider an und schlich auf Zehenspitzen über die Stufen hinab zum Wasser. Wenn jedoch der Steg für die Kühe fortgenommen war, musste sie am Fluss entlang den Mauern folgen. Der Uferweg war rutschig. Um nicht zu stürzen, musste sie sich mit der Hand an verblühte Goldlacksträucher klammern. Dann ging sie quer über die bestellten Äcker, wo sie mit ihren zarten Stiefelchen einsank, strauchelte und stecken blieb. Ihr Tuch, das sie um den Kopf gebunden hatte, flatterte über dem Weideland im Wind. Sie hatte Angst vor Ochsen. Sie begann zu laufen. Wenn sie atemlos und mit geröteten Wangen ankam, verströmte ihre ganze Gestalt einen herben Wohlgeruch von Saft, Grün und frischer Luft. Rodolf schlief noch um diese Zeit. Es war, als stürme ihm ein Frühlingsmorgen ins Zimmer. Durch die gelben Vorhänge an den Fenstern drang sachte ein schweres, strohblondes Licht. Emma tastete sich blinzelnd voran, während die Tautropfen in ihrem Haar das Gesicht umrahmten wie eine topasbesetzte Aureole. Rodolf zog sie lachend zu sich und drückte sie an sein Herz. Hinterher untersuchte sie das Zimmer. Sie öffnete alle Schubladen an den Möbeln. Sie kämmte sich mit seinem Kamm und schaute in den Rasierspiegel. Oft hielt sie gar den Stiel einer großen Pfeife im Mund, die auf dem Nachttisch lag, zwischen Zitronen und Zuckerstückchen, neben einer Karaffe mit Wasser. Fürs Abschiednehmen brauchten sie eine gute Viertelstunde. Dann weinte Emma. Am liebsten hätte sie Rodolf nie verlassen. Etwas, das stärker war als sie selbst, trieb sie zu ihm. Und eines Tages, als er sie überraschend auftauchen sah, verzog er das Gesicht wie jemand, der gestört wird. »Was hast du nur?« fragte sie. »Bist du krank? Sprich!« Schließlich erklärte er mit ernster Miene, ihre Besuche grenzten an Leichtsinn und sie werde sich kompromittieren.